vor dem Haus. Duftig, luftig breitet er blättrig die Äste aus. Viel liebliche Blüten stehen dran. Winde kommen, sie herzlich zu umfahren. Es flüstern jetzt zwei zu zwei gepaart. Neigend, beugend, zierlich, so kusset die Hoffnung.